Nun musterte David das Kriegsvolk, das er bei sich hatte, und stellte an ihre Spitze Anführer über je 1000 und über je 100. Sodann teilte David das Kriegsvolk in drei Teile, ein Drittteil unter dem Befehle Joabs, ein Drittteil unter dem Befehle von Joabs Bruder Abisai, dem Sohne der Zeruja, ein Drittteil unter den Befehle des Gatitas Itai. Dabei erklärte David den Leuten, ich bin entschlossen, ebenfalls mit euch ins Feld zu ziehen. Die Leute erwiderten, du darfst nicht ins Feld ziehen. Denn falls wir die Flucht ergriffen, wird man sich um uns nicht kümmern, auch wenn die Hälfte von uns ums Leben käme, wird man sich um uns nicht kümmern, denn du bist wie von uns 10.000. Auch ist es jetzt besser, wenn du uns von der Stadt aus zur Hilfe bereit bist. Der König entgegnete ihnen, was euch gut dünkt, will ich tun. Sodann stellte sich der König an die Seite des Tors, während alles Volk nach Hunderten und Tausenden auszog. Der König gab aber Job, Abisai und Itai den Befehl, verfahrt mir gelinde mit dem jungen Manne, mit Absalom. Und alles Volk hörte zu, wie der König allen Heerführern Absaloms halber Befehl erteilte. So zogen die Leute ins Feld, Israel entgegen. Im Walde von Mahanaim kam es zur Schlacht. Dort wurden die Leute von Israel von Davids Kriegern zurückgeschlagen, so saß an jenem Tage dort eine schwere Niederlage erfolgte, 20.000 Mann. Es verbreitete sich aber dort der Kampf über das ganze Land, und der Wald raffte mehr Leute hinweg, als das Schwert an jenem Tage weggerafft hatte. Da kam Absalom zufällig Davids Kriegern unter die Augen. Absalom ritt nämlich ein Maultier, und das Maultier drang in das dichte Terebintengebüsch ein, so dass sein Kopf in einer Terebinte hängen blieb, und er so zwischen Himmel und Erde schwebte, während das Maultier unter ihm davonlief. Das sah einer, der teilte es Job mit und sprach, da habe ich eben Absalom an der Terebinte hängen sehen. Job erwiderte dem Manne, der ihm die Kunde brachte, nun, wenn du ihn gesehen hast, warum hast du ihn da nicht auf der Stelle zu Boden geschlagen? An mir wäre es dann gewesen, dir 10 Silbersäckel und einen Gürtel zu geben. Der Mann entgegnete jedoch Job, und wenn man mir 1000 Silbersäckel in die Hand zahlte, ich würde an des Königs Sohn nicht Hand anlegen, hat doch der König vor unseren Ohren dir, Abisai und Itai den Befehl gegeben, habt mir auf den jungen Mann, auf Absalom Acht. Hätte ich aber heimtückisch gegen ihn gehandelt, es bleibt ja dem Könige nicht das Geringste verborgen, du würdest dich dann doch beiseite halten. Da rief Job, unter diesen Umständen mag ich mich nicht länger mit dir aufhalten. Er griff 3 Wurfspieße und stieß sie Absalom in die Brust. Da er aber im Gezweige der Terebinte hängend noch am Leben war, traten 10 Knappen, Joabs Waffenträger, herzu und schlugen Absalom vollends tot. Als dann ließ Job in die Posaune stoßen, da standen die Krieger von der Verfolgung Israels ab, denn Job gebot den Kriegern Halt. Darauf nahmen sie Absalom, warfen ihn in ein großes Loch im Wald und türmten einen mächtigen Steinhaufen über ihm auf. Die Israeliten aber hatten sich insgesamt ein jeder in seine Heimat geflüchtet. Absalom hatte schon bei Lebzeiten den Mahlstein im Königstale genommen und ihn für sich errichtet, weil er sich sagte, ich habe keinen Sohn, um meinen Namen fortleben zu lassen. Und hatte den Mahlstein mit seinem Namen benannt. Daher heißt er bis zum heutigen Tage das Denkmal Absaloms. Ahimaaz aber, der Sohn Zadoks, rief, ich möchte gern hinlaufen und dem Könige die Botschaft bringen, dass ihm Jahwe Recht geschafft hat gegenüber seinen Feinden. Job erwiderte ihm, du bist am heutigen Tage nicht der Mann für eine Botschaft, ein andermal magst du Botschaft bringen, am heutigen Tage aber darfst du nicht Botschaft bringen, ist ja doch des Königs Sohn tot. Hierauf gebot Job dem Mohren, geh, melde dem Könige, was du gesehen hast. Da warf sich der Mohr vor Job nieder und lief davon. Nun redete Ahimaaz, der Sohn Zadoks, Job noch einmal an, mag. Kommen, was da will, ich möchte doch auch noch hinter dem Mohren herlaufen. Job entgegnete. Was willst du denn hinlaufen, mein Sohn, da dir doch kein Botenlohn ausgezahlt werden wird? Er antwortete, mag kommen, was da will, ich laufe hin. Da sprach er zu ihm, so laufe. Da lief Ahimaaz den Weg durch die Jordanaue und überholte den Mohren. David saß eben zwischen den beiden Toren. Der Speer aber stieg auf das Dach des Tors gegen die Mauer hin. Als er nun ausschaute, nahm er wahr, wie ein Mann allein daherlief. Der Speer rief dem Könige die Meldung zu. Der König sprach, ist er allein, so bringt er gute Botschaft. Jener lief und lief und war schon nahe herangekommen, da sah der Späher einen zweiten Mann einherlaufen. Der Späher rief ins Tor hinein, da läuft noch ein zweiter Mann allein daher. Der König sprach, auch der bringt gute Botschaft. Da rief der Späher, so viel ich sehe, gleich das Laufen des Ersten dem Laufen des Ahimaaz, des Sohnes Zadoks. Der König sprach, das ist ein trefflicher Mann, der kommt zu glücklicher Botschaft. Ahimaaz aber kam heran und rief dem Könige zu, Heil! Warf sich sodann vor dem Könige mit dem Angesicht zur Erde nieder und sprach, gepriesen sei Jahwe, dein Gott, der die Leute preisgegeben hat, die wider meinen königlichen Herrn ihre Hand erhoben haben. Der König fragte, geht es dem jungen Manne, dem Absalom, wohl? Ahimaaz sagte, ich sah einen großen Zusammenlauf, als Job deinen Sklaven abschickte, aber ich habe nicht erfahren, was vorging. Der König erwiderte, tritt beiseite und stelle dich hierher. Da trat er beiseite und stand da, als eben der Mohr eintraf. Der Mohr rief, mein königlicher Herr lasse sich frohe Botschaft melden, denn heute hat Jahwe dir Recht geschafft gegenüber allen, die sich gegen dich empört haben. Der König fragte den Mohren, geht es dem jungen Manne, dem Absalom, wohl? Der Mohr erwiderte, mögen die Feinde meines königlichen Herrn und alle, die sich feindlich wider dich erheben, dem jungen Manne gleich werden,